alles an. Besonders wichtig ist mir das, was dem Studium am Institut für Journalistik zugrunde liegt und ja auch als Dortmunder Modell bezeichnet wird. Die Integration von Theorie und Praxis. Wir wollen die Studierenden möglichst realitätsnah in allen Medien auf das Berufsleben vorbereiten und gleichzeitig wissenschaftlich ausbilden. Das heißt also, sie lernen Journalismus nicht nur in Seminaren oder der Bibliothek, sondern auch ganz praktisch durch eigene Arbeit kennen. Sie müssen beispielsweise Reportagen schreiben oder Interviews führen. Herr Steiner, Sie leiten das Medienprojekt NR Vision, bei dem auch Schüler mitmachen können. Was für ein Projekt ist das? Können Sie unseren Hörern dazu etwas mehr erzählen? NR Vision ist Teil eines Pilotprojekts der Landesanstalt für Medien. Dabei handelt es sich um einen landesweiten Fernsehsender, der in digitalen Kabel ausgestrahlt wird und bei dem jeder mitmachen kann. Vom Hobbyfilmer bis zum angehenden Profi. Ein Ort zum Experimentieren und Dazulernen. Denn jeder, der mitmacht, bekommt von uns eine professionelle Rückmeldung. Wir sagen also, was gut war und was noch nicht und warum. Sie kamen 1987 als Volontär zum ZDF. Was sind aus Ihrer Sicht seitdem die größten Veränderungen im Fernsehjournalismus? Naja, früher arbeiteten die Medien völlig getrennt voneinander. Hier das Fernsehen, da der Hörfunk, dort die Zeitung. Heute leben wir im crossmedialen Zeitalter. Journalisten, die in mehreren Medien denken und arbeiten können, sind gefragt, weil sich alles, nicht zuletzt durch das Internet, immer mehr durchdringt und die Grenzen fließender werden. Journalist und insbesondere Sportjournalist ist trotz des Mangels an Stellen noch immer ein Traumberuf für viele junge Menschen. Was raten Sie diesen? Den Traum wahrzumachen. Dafür muss man Erfahrungen sammeln und auf eine solide Ausbildung setzen. Es ist natürlich nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich. Welche Fähigkeiten sollte man unbedingt mitbringen, wenn man Journalist bzw. Sportjournalist werden will? Generell sollte ein Journalist von Neugier getrieben sein, gleichzeitig diszipliniert und sorgfältig arbeiten und verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen. Was viele Hörer wahrscheinlich nicht wissen, nach dem Abitur waren Sie auf dem besten Weg, Fußballprofi zu werden. Warum sind Sie in den Journalismus gewechselt? Ja, ich habe in meiner Jugend zwar bei Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gespielt, aber ein großer Fußballer wäre ich nicht geworden. Nicht umsonst war mein Spitzname Knochenbrecher. Ich kam mehr über die Athletik als über die Technik. Als dann mit 21 Jahren während meines Journalistikstudiums das Angebot vom ZDF kam, die Diskussionssendung Doppelpunkt zu moderieren, wusste ich sofort, das ist es. Muss man sich als Sportjournalist eigentlich immer neutral zeigen? Oder durften Sie sich als gebürtiger Dortmunder und früherer Jugendspieler des Dortmunder Vereins BVB auch öffentlich über die gewonnene Fußballmeisterschaft freuen? Ich habe für das ZDF von der Meisterschaft berichtet und konnte dort im Sportstudio die ganze Mannschaft begrüßen. Da geht es natürlich darum, die Stimmung und Freude zu transportieren. Ich achte aber immer sehr darauf, in meinem Beruf alle Sportler und Mannschaften gleich zu behandeln. Denn ich bin in erster Linie Journalist und nicht Fan. Darauf muss man schon achten als Moderator. Jetzt komme ich noch einmal auf das zurück,